Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute mit knapp 2 Stunden Neu- und Wiederentdeckung des vergangenen Jahres. Am Mikrofon ist Michael Frank. I do. I do. Ja, 6-2. I pay. Country. Yes, which one is there? Is there. Except Babs, which yellow put a zigzag flat on some coup. Except Babs, this is yellow hold the mirror. Hey, Bapo, you come to Kuala Kuala. Stop the good son, Jelly Latos, Biggie Copas, Paza, Misam. Vantelaranos, Buofa. Musik aus einer in diesem Jahr erschienenen Sammlung mit wunderbaren und manchmal auch kuriosen Shellac-Platten aus den Jahren 1908 bis 1955. Die zerbrechlichen Platten stammen aus der Sammlung des 2004 verstorbenen DJs John Peel. Ursprünglich wurden sie und viele weitere Shellac-Schätze in seinen Sendungen für die BBC gespielt. Im März dieses Jahres erschien eine Auswahl, zusammengestellt von John Peel und seiner Frau Sheila Ravenscroft, auf CD. The Pigs Big 78s heißt die abwechslungsreiche Platte, erschienen beim Münchner Label Trikont. Englische Blasmusik gibt's da zu hören, New Orleans Jazz, traditionelle Musik aus China, einen vorzüglichen Geräuschimitator und dann gibt's da den Song, der gerade als Soundcheck-Ouvertüre zu hören war. Tom Hark von Elias and his Zigzag Jive Flutes aus Südafrika. Die Aufnahme entstand ca. 1955. Die Gruppe war damals eine der erfolgreichsten Bands des sogenannten Quela-Stils. Die charakteristischen Flötenklänge kommen von Blechflöten. Elias and his Zigzag Jive Flutes kamen mit dieser Nummer im Mai 1958 bis auf Platz 2 der britischen Charts. Überliefert wurde uns diese Shellac-Platte mit 78 Umdrehungen pro Minute, wie gesagt in diesem Jahr auf John Peels und Sheila Ravenscrofts Kompilation mit 24 Shellac-Perlen. Mehr von dieser Sammlung später. Feel the ground. years old now. I fear the future man as I take in the view. Zwei neue und einen alten Song von The Who gab es gerade in dieser Jahresendabrechnung im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Tatsächlich erschien Ende Oktober das erste Who-Album mit neuen Songs seit 1982. Gemessen an der enttäuschenden It's Hard LP von 82 hat Endless Wire, so heißt die neue Who-Platte, mehr Substanz. Das liegt allerdings eher an den ruhigen Songs, die sonst vielleicht auf Townsend-Soloplatten aufgetaucht wären. Die lauteren Nummern überzeugen mich zurzeit weniger. Die Anleihen bei früheren Meisterwerken klingen in meinen Ohren eher bemüht als inspiriert. Ein paar schöne Ausnahmen gibt's aber. Ab Track 10 der CD beginnt eine weitere Mini-Oper von Pete Townsend. Und die ersten beiden Songs der Oper waren gerade zu Beginn dieser Who-Trilogie zu hören. Sound Drowned und Pick Up the Piece. Die Mini-Oper trägt den Titel Wire and Glass und präsentiert die Geschichte einer jungen Rockband. The Glass Household heißt sie. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive eines alternden, geisteskranken Rockmusikers. Die junge Band ist ein Trio, zwei Männer, eine Frau, ein Christ, ein Jude und eine Muslima. Mehr sei hier nicht verraten, nur dass die Songs der Oper auf Townsends Online-Roman beruhen. The Boy Who Heard Music heißt das Buch. Der Besuch seiner Website lohnt sich. Mini-Oper ist übrigens ein durchaus passender Begriff. Nur zwei der Songs, der 10 Songs der Mini-Oper, sind länger als 2 Minuten. Das neue Who-Album Endless Wire gibt es als Einfach-CD oder in einer Deluxe-Version mit Ausschnitten aus einem Gig in Lyon, Frankreich, vom Sommer dieses Jahres. Die mehr als rüstige Version von Who Are You Gerade ist aus diesem Konzert in Lyon zusammen mit den 10 Live-Minuten von Won't Get Fooled Again Grund genug, sich beim Kauf für die Deluxe-Version mit dem Gig in Lyon zu entscheiden. But the last one to breathe. dope we're addicted to. I'm not a desperate man, but these are desperate times ahead. This generation is beyond your command, and it won't be long till the people flood the streets, take you down, one and all. It's a black rain, talking about a black rain. Gonna fall, yeah, it's gonna fall. Yo, it's gonna fall, one and all. Das waren zwei Titel vom neuen Ben Harper Album. Both Sides of the Gun heißt das Album. Die erste Hälfte besteht aus eher ruhigen Songs, meistens im Unplugged-Gewand. Teil 2 ist laut und zum Teil wütend. Please don't talk about murder while I'm eating heißt einer dieser ruppigeren Songs. Red bitte nicht über Mord, wenn ich gerade esse. Du bist immer der Erste, der da ankommt, der Letzte, der wieder geht, der Erste, der grinst. Aber der Letzte, wenn es um Trauer geht. Ich weiß nur zu gut, dass die ganze Welt jeden Tag eins aufs Dach kriegt. Please don't talk about murder while I'm eating war die erste Ben Harper Nummer, die gerade zu hören war. Bis auf den Gitarristen Jason Mozersky spielte und sang Ben Harper die Nummer im Alleingang ein. Ben Harper Song Nummer 2 war Black Rain, ebenfalls von seinem aktuellen Album Both Sides of the Gun. Mindestens ebenso empfehlenswert ist eine relativ neue DVD von Ben Harper, die einen fulminanten Auftritt Harpers zusammen mit den Blind Boys of Alabama dokumentiert. Um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres 2006 geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Im November in der Soundcheck-Folge mit lauter Vinylplatten habe ich schon von Kid Koalas neuem Album geschwärmt. Damals war nur Zeit für eine Nummer davon, was schade war, weil Kids Koalas Platten einen ganz besonderen Erzählfluss haben, nicht zuletzt wegen der selbstironisch eingesetzten Spoken-Word-Interludes von irgendwelchen obskuren Platten, die die relativ kurzen Collagen und Charakterstücken verbinden. Deshalb jetzt drei solcher Miniaturen plus Dialoge und Monologe von Kid Koalas neuem Album Your Mom's Favorite DJ. I've come up with an invention that is gonna scare the music business. Like, the whole music business is destroyed when this invention hits the street. But the kid kids that were listening to rock and roll, that was the thing that they could tell. It was their music because it had the backbeat and it had the soaring guitar. This was before the time of the electronic music. I wonder if we could hear. Well, you've just inspired me to hire a DJ. So thank you. Oh, well, good luck finding a DJ who can move and shake like this. We'll be honored if you play just two for us. I can't. Please. You play jazz flute? The devil. Play some jazz flute! Jazz flute has always been a small passion of mine. Letters concerning the new process of recording and its results prompt me to venture a suggestion that at least some of the unpleasant noise described by correspondents may perhaps be due to the way in which the records are played and not so much to the records themselves. Look at these waveforms at the end of the graph. They're identical. What's the cell phone noise? Das waren die ersten drei Nummern der zweiten Seite von Kid Koalas neuer LP und vermutlich auch CD, Your Mom's Favorite DJ. Kid Koala wurde 1975 in Vancouver als Eric San geboren, heute lebt er in Montreal. Seine virtuosen Fähigkeiten, unterschiedlichste Musikstile zu mischen, sind vielleicht das Auffälligste an seinen Platten. Im zweiten Track gerade tauchte er zum Beispiel ein paar Takte aus Dave Brubecks Unsquare Dance auf. Genauso interessant sind aber auch die Dialogfetzen aus obskuren Quellen. Sie sind voll von Verweisen auf Schallplatten, auf DJs und ihre Vinylsucht und werden oft als Episoden, eine Art Fortsetzungsgeschichte zwischen die Musikstücke eingestreut. Kid Koala bringt seine Platten-Jonglierkunst auch in Bandprojekte ein. Zum Beispiel tourt er mit der Funk-Groove-Band Bullfrog. Eine eigene Gruppe mit dem Namen Slew existiert ebenfalls. Eric San alias Kid Koala ist obendrein ein sehr begabter Cartoonist. Ein Buch mit einer durchgehenden, längeren, rührenden Geschichte plus Begleit-CD ist im Jahr 2003 erschienen. Newphonia Must Fall heißt das Buch. Und auch dieses Werk von Kid Koala kann ich nur wärmstens empfehlen. Um Neu- und Wiederentdeckung des zu Ende gehenden Jahres geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Nous allons jouer une mélodie très connue, telle que vous pouvez l'entendre en mettant un disque sur un vieux phonographe. Dirigez alors vers votre poste de TSF et vous entendez à peu près ceci. Allô, allô, ici Radio Paris. Vous allez entendre Ray Ventura et ses collégiens interpréter « Je t'ai donné mon cœur ». Disque DECA numéro 160. Un meuble signé est garanti pour longtemps. Achtung, Achtung, hier Süddeutscher Rundfunk über Stuttgart Müllock auf die neue Wellenlänge 522,6 Meter. Wir können Ihnen von Paris mitteilen. Hallo, Radio Milano. Spaghetti lire 2,50 al chilo. Panettoni mozza lire. Allô, allô, si vous voulez respirer un air embaumé, mesdames, employez uniquement les célèbres parfums Camembert 375, Livaro 85... Allô, allô, ici Radio Jérusalem. Ce soir, par faveur exceptionnelle, vous allez entendre notre délicieux humoriste Adolf Hitler dans quelques histoires juives. My first imitation will be a duck going in the water. And now difference in temperament between two automobiles. First, an old Ford car. Second, Sir Malcolm Campbell's famous bluebird. A howling dog. Come here. A trainload of cattle. Bäh. Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, bäh. Juh, juh, juh. Bäh, bäh. Die Sound in an Airport. Sitting in a compartment of an express train and he has a speed of 65 miles and then he stopped in the station. Baby. The London Underground. Mind the doors. Chicken. That's better, Johnny. You know, I miss you. Ever since the club split up, I missed you. We all missed you. Did you miss them? Yeah. Yeah. Sure. The Beatles missed you. All the Beatles missed you. Thank you. Eine weltbekannte Melodie von Franz Lehár, ein Stimmen- und Geräuschimitator und eine Kirmesorgel mit Beatles-Melodie waren gerade zu hören hier in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Eine musikantische Meisterleistung fast ohnegleichen ist das erste Stück dieser Trilogie. Ray Ventura brachte sein Orchester dazu, originalgetreu den Klang eines auslaufenden, langsamer werdenden Grammophons zu imitieren, und als Zugabe wird dieselbe Melodie noch von einstreuenden Störsendern malträtiert. Der Evergreen »Dein ist mein ganzes Herz« von Franz Lehár hat aber trotzdem bis heute unbeschadet überlebt. Die leider nicht datierte Aufnahme von Ray Ventura findet sich auf einer schönen Sammel-CD des Membran-Labels. »Nothing is bizarre« heißt die Platte. Nach Ray Ventura hatte dann Freddy Dosch seinen Auftritt. Er ahmte unter anderem Enten und Hunde nach und die Klänge von zwei startenden, anfahrenden Autos, von einem Ford und einem Bluebird. Die Aufnahme entstand ca. 1935 und erschien damals auf einer 78er Shellac-Platte. Irgendwie fand ein Exemplar davon ihren Weg in die Sammlung und Sendungen von DJ John Peel. Einige der von ihm und seiner Frau ausgesuchten Shellac-Perlen sind dieses Jahr vom Tricont-Label auf CD veröffentlicht worden. Und weil diese Sammlung so hochvergnüglich ist, am Ende der ersten Soundcheck-Stunde gleich noch einen Track davon. Am Ende dieser Trilogie gab es den Beatles-Song Help, wie er von einer Jahrmarktorgel gespielt wird, genauer gesagt von Irvin's 89 Key Marenghi Fairground Organ. Die atemberaubende Version von Help findet sich auf dem Album Nummer 3 der CD-Serie The Exotic Beatles. Das Label heißt passenderweise Exotica Records und sitzt in London. The Exotic Beatles Volume 3 erschien bereits 1999. Ring my friend, I said you call Dr. Robert. Day or night, he'll be there anytime at all, Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new, better man. He helps you to understand. He does everything he can, Dr. Robert. And if you're down, he'll pick you up, Dr. Robert. Take a drink from his special cup, Dr. Robert. Dr. Robert, he's a man you must believe, helping everyone in need. No one can succeed like Dr. Robert. My friend works for the National Health, Dr. Robert. Don't take money just to see yourself with Dr. Robert. Dr. Robert, you're a new and better man. He helps you to understand everything he can, Dr. Robert. Dr. Robert. Das war ein weiterer Beatles-Song im ungewohnten Gewand. Die Juli-Ausgabe des englischen Musikmagazins Mojo feierte den 40. Geburtstag des Revolver-Albums der Beatles mit diversen Artikeln und einer CD-Beilage. Wie bei so vielen Tribut-CDs seit Ende der 80er Jahre wurde ein komplettes Album von nachgeborenen Talenten gecovert. Das glückt nicht immer, aber immerhin 6 der 15 Nummern dieser Revolver-Cover-CD sind wirklich prima. Eine davon war zu hören, Luke Temple, mit einer leicht albtraumhaften Interpretation von Dr. Robert. Memories of plain English. Those plain English will surely calm you down. Nothing frightens me more than religion at my door. I never answer panic knocking, falling down the stairs upon the lawn. What law? There's a law. Cows that agriculture won't allow. Hanky panky, no how. Hanky panky, no how. Hanky panky, no how. Jahren erschien John Cales viertes Soloalbum Paris 1919. Das zeitlos schöne Werk wurde dieses Jahr in erweiterter Form wiederveröffentlicht. Der im Vergleich zu den LP-Originalen überbrillante Klang solcher Wiederveröffentlichungen wird mir vermutlich nie gefallen, aber die Bonusstücke lohnen die Anschaffung der Neuausgabe doch. Zwei Alternativversionen der ersten beiden Songs des Cale-Albums Paris 1919 waren gerade zu hören, Child's Christmas in Wales und Hanky Panky Know How. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde jetzt noch ein paar Takte eines weiteren Schatzes aus der Shellac-Sammlung von John Peel und seiner Frau. Ollie Oakley mit The Jovial Huntsman, 1916.